Das Unglück schlägt auf allen Seiten, um mich ein Zentner schweres Band, um mich ein Zentner schweres Band. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, das Unglück schlägt auf allen Seiten. Ein Zentner schweres Band, um mich ein Zentner schweres Band. Doch plötzlich erscheint die helfende Hand, doch plötzlich erscheint die helfende Hand, die helfende Hand. Des Trostes Licht von Weiten, da lern ich erst, dass Gott allein der Menschen bester Freund muss sein. Des Trostes Licht von Weitem, da lern ich erst, dass Gott allein der Menschen bester Freund muss sein. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, um mich ein Zentner schweres Band, um mich ein Zentner schweres Band. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, das Unglück schlägt auf allen Seiten. Ein Zentner schweres Band, um mich ein Zentner schweres Band. Doch plötzlich erscheint die helfende Hand, doch plötzlich erscheint die helfende Hand. Das Unglück schlägt auf alle Seiten, Ein Zentner schweres Band. Doch plötzlich erscheint die helfende Hand, die